Vater, vergeben Sie mir. Ich bin Thomas Lyon. Wissen Sie nicht mehr? Ich bin hier, um Ihnen vorzulesen. Ich bitte um Vergebung für meine Todsünde. Valentine. Bitte um Frieden mit Gott. Ich bekenne, dass ich ihn umgebracht habe. Gott verzeihe mir. Ich bete zu Gott, dem Allmächtigen. Er sei mir gnädig. Valentine? Ich habe Derry das Messer gegeben. Und ich habe den Jungen aus Cornwall umgebracht und über die ganze Sache nie ein Wort gesagt. Und dafür klage ich mich an. Und ich habe nur Lügen erzählt, mea culpa. Ihr Leben habe ich zerstört. Und sie wussten es nicht. Sie haben mich weiter gemocht. Nur ich habe mich verachtet, bis heute. Vater, sagen Sie es. Ego te absolvo. Ich vergebe deine Sünden im Namen des Vaters, bitte. Ich bitte Sie. Ego te absolvo. A peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dick Francis, Zügellos. Aus dem Englischen von Malte Krutsch. Hörspielbearbeitung Alexander Schnitzler. Danke, Schluss für heute. Mr. Lyon, Sie haben mein Skript geändert, ohne mich zu fragen. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ach, kommen Sie. Es sind doch Ihre Dialoge, oder etwa nicht? Aber die Atmosphäre nicht. Sie haben Nash gesagt, er solle wie ein Mörder aussehen. Also Howard, eins sollten wir ein für alle mal klären. Es ist meine erste Arbeit für Hollywood. Und ich möchte, dass wir zusammen einen guten Film auf die Beine stellen. Auch Sie haben einen Vertrag unterschrieben. Was Sie für einen guten Film halten und was ich als Verfilmung meines Buches ansehe, sind zwei Paar Schuhe. Sie interessiert doch nur, was der Streifen an Geld einspielt. Aber ich habe einen Ruf. Das Buch ist ein Bestseller. 100.000 Leser erwarten Raffinesse, Understatement und psychologischen Tiefgang. Und Ihre Weichzeichner-Ansicht von einem alten Skandal hat sich als Roman offensichtlich bewährt, aber jetzt geht's um einen Film. Und vieles habe ich doch beibehalten. Ach ja? Was denn? Im ersten Viertel Ihrer Geschichte tauchen die Liebhaber der Frau, die am Strick endet, quasi als Traumprojektionen auf, als Geister. Eben. Bis Sonntag, Howard, möchte ich von Ihnen eine einleuchtende Erklärung für den Tod der Frau. Aber es ist schon Dienstag. Sie hatten buchstäblich jahrelang Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Die Wahrheit? Sie machen sich lächerlich. Haben Sie Jackson Wells gefragt, wie seine Frau zu Tode gekommen ist? Nein, warum? Sie ist am Strick gestorben. Es war kein Traum, es war ein Strick. Sie wollen nicht mein Buch verfilmen, sondern den realen Plot. Aber darum geht es nicht. Was hat Sie veranlasst, das Buch zu schreiben, Howard? Das wissen Sie doch, ein Zeitungsartikel. In welcher Zeitung stand er? Im Daily Cable. Es war ein Nachruf auf den Mann vom Jockey Club, der im Buch Sibber heißt. Und in Wirklichkeit? In Wirklichkeit hieß er Wisborough. Wisborough. Und wer hat den Nachruf geschrieben? Keine Ahnung. Das war nur der Anstoß. Der Rest ist Fantasie, Kreativität, Erfindungskraft. Sind Sie der Arzt? Nein. Was wollen Sie denn so früh hier? Mrs. Penny bat mich zu kommen. Sie hat angerufen. Ich sage ihr, dass jemand da war. Ah, Thomas. Ach, kommen Sie rein, mein Lieber. Das ist mein Sohn Paul. Paul? Das ist Valentines Freund, Thomas Lyon, von dem ich dir erzählt habe. Wie geht es ihm? Er ist eingeschlafen, Thomas. Ach, jetzt kommen Sie doch rein. Ich brauche Ihre Hilfe. Mutter, du brauchst außer mir keine Hilfe. Ich packe das sehr gut allein. Ich habe mich so allein gefühlt, Thomas, als Sie gegangen waren. Und Paul, aber ich wollte ihm doch wenigstens sagen, dass es mit seinem Onkel zu Ende geht. Natürlich bestand ich darauf, sofort den Arzt zu rufen, obwohl Mutter ihn törichterweise schlafen lassen wollte. Ich bitte Sie, wozu sind Ärzte denn eigentlich da? Er konnte doch nichts mehr tun. Valentine hat sich gewünscht, hier zu sterben. Wir müssen über deine Zukunft sprechen. Jetzt, wo Onkel Valentine nicht mehr ist, musst du natürlich hier ausziehen. Ich habe schon mit einem Altenheim gesprochen. Du kannst innerhalb von 8 Tagen dort einziehen. Ich gehe nicht weg, Paul. Ich bleibe hier. Einen Teil der Bücher nehme ich schon mal mit. Die Bücher hat er mir vermacht. Was? Das ist unmöglich. Vor 2 Monaten hat Valentine sein Testament durch einen Nachtrag ergänzt, Paul, und seine Bücher Thomas zugesprochen. Der Alte war doch verkalkt. Das musst du anfechten. Nein, mein Lieber, das tue ich nicht. Das sind außerdem doch nur ein Haufen alter Rennberichte, Erinnerungsalben und Bücher über den Rennsport. Valentine hat mir einmal gesagt, seine Sammlung könnte einiges wert sein. Die Bücher sind für Thomas und Schluss. Paul, der Großvater von Thomas hat Pferde trainiert, die Valentine beschlagen hat. Valentine hat Thomas über 20 Jahre gekannt und ihn immer gemocht. Das hat er mir gesagt. Ach, ich will nicht in Pauls Nähe wohnen. Ich will keinen Besuch von seiner Frau. Die kommandiert mich immer herum. Wo ist Paul eigentlich hin? Paul! Hör auf damit, das sind Thomas Bücher. Wenn du sie wegnimmst, ist das Diebstahl. Kannst du nicht einmal glauben, dass ich weiß, was ich tue? Ja? Wie ist die Jockey-Club-Szene gelaufen, Thomas? Oh, Nash hat voll eingeschlagen. Wir müssen uns die Muster ansehen. Und wie geht's sonst? Oh, nicht schlecht, Mr. Hauer. Aber wir brauchen endlich einen tragfähigen Schluss. Hat Howard keine Idee? Ihm gefällt's ja so. Machen Sie ihm Dampf. Hab ich schon. Wussten Sie, dass das Buch auf dem Nachruf basiert für den Mann, der bei uns im Film Sibber heißt? Sibber? In Wirklichkeit heißt er Whisperer. Könnten Sie mir eine Kopie dieses Nachrufs besorgen? Er stand im Daily Cable vor etwa 3 Jahren. Morgen haben Sie ihn. Und wie geht's Ihrem Bekannten Valentine? Valentine Clark? Ja? Er ist gestern noch gestorben. Er hat übrigens den echten Jackson Wells gekannt. Wells? Wer ist das nochmal? Damals der Ehemann der Frau, die am Strick gestorben ist. Und wieso kannte Ihr Freund den Mann? Valentine war zuerst Hufschmied. Er hat auch die Pferde von Wells beschlagen. Später ist er dann zu einem beliebten Rennsportjournalisten aufgestiegen. Er kannte Gott und die Welt. Dann haben Sie ihn doch sicher gefragt, was er über die Erhängte weiß. Valentine meinte, die Frau von Jackson Wells sei eine unscheinbare graue Maus gewesen. Nichts von männerverschlingendem Vamp. Er konnte mir nicht weiterhelfen. Es liegt ja auch schon so lange zurück. Für Sie vielleicht. Jackson Wells empfindet, was vor 26 Jahren passiert ist, bestimmt so, als sei es gestern gewesen. Ich dachte schon daran, ihn aufzusuchen. Nichts wie hinleiern. Wie war's? Das war gut. Wir machen es trotzdem noch einmal, Mr. Nash. Einverstanden? Einverstanden. Aber vorher noch eine Kleinigkeit. Bleibt's bei morgen in Doncaster? Natürlich. Die Rennleitung hat Sie zum Lunch eingeladen. Man hat 2 Eintrittskarten für Sie geschickt. Dann nehme ich Sie mit. Mich? Aber ich dachte... Ich möchte Sie dabei haben, Lion, weil Sie wissen, wo es auf einer britischen Rennbahn lang geht, weil die Rennsportleute Sie kennen. Und außerdem möchte ich Ihnen sagen, dass unser Autor Howard Tyler hier überall herum erzählt, das wäre nicht mehr sein Film und so weiter. Tun Sie was dagegen. Das nervt. Von allen, die ihn kannten, hochgeachtet, fühlte Rupert Whisperer sich verpflichtet, seinen Namen von einer Kandidatenliste für die Parlamentswahlen zurückzuziehen, nachdem er ohne Schuld in einen ungeklärten Todesfall verwickelt worden war, der unmittelbar seine Familie betraf. Es war immerhin die Schwester seiner Frau, die erhängt aufgefunden worden war. Die polizeilichen Ermittlungen brachten weder einen Grund für Selbstmord noch ein Motiv für Mord oder Hinweis auf einen Täter. Jackson Wells beteuerte immer wieder seine Unschuld und so weiter. Also die Trainerlizenz haben sie ihm nicht entzogen. Rupert Whisperer war verständlicherweise verbittert über die negativen Auswirkungen des Todesfalls auf die eigene Karriere. Da kommt der übliche Schmus. Übrigens weiß niemand von der Zeitung, wer diesen Nachruf geschrieben hat. Ich muss rauskriegen, was damals wirklich geschehen ist. Das klingt ja, als wollten Sie zur Polizei wechseln. Vor allem will ich den Film retten. Das müssen Sie sogar. War schön gestern Abend, hm? Das Essen war gut, ja. Dann hören Sie sich das mal an. Turf-Film-Pleite. Das Erste, was über die in Newmarket laufenden Dreharbeiten zu dem Film Unsichere Zeiten nach außen dringt, ist Kunde von Zank, Zwietracht und bloßliegenden Nerven. Howard Tylers pulsierende Romanvorlage, die 10 Wochen auf dem Bestsellerlisten stand, wird nach Auskunft meines Informanten bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Superstar Nash Rourke bereut seine Mitwirkung und sagt, Regisseur Thomas Lyon, 30, unfähig und arrogant, liebt verheerende Skriptänderungen in letzter Minute. Lyon hat sich anscheinend vorgenommen, ein 26 Jahre altes Rätsel aus dem Leben, das die Grundlage von Tylers Meisterwerk bildet, nachträglich zu lösen. Wieso vertrauen Hollywoods Giganten die Verfilmung so eines Buches der talentlosen Willkür eines überdrehten Diktators an? Was hat dieser lächerliche Hans Wurst noch auf der Heide verloren? Wird es nicht höchste Zeit, dass jemand Meister Thomas Lyon den Laufpass gibt? Das war Howard. Ich habe das nicht gesagt. Übrigens, Howard ist abgereist. Hallo? Thomas, was ist los bei euch? Meine Bosse haben einen Zeitungsartikel gefaxt bekommen. Wie gefaxt? Ja, gefaxt. Kann mir mal jemand sagen, warum die Presse bei euch das alles so aufbauscht? Es geht doch nur um einen ehemaligen Trainer. Das sind nicht nur Trainer, Mr. O'Hara, das sind Legenden. Und über Legenden spricht man nicht schlecht. Über Abraham Lincoln spricht man doch auch nur Gutes, oder? Also, ein Trainer und ein Präsident der Vereinigten Staaten, da gibt's ja wohl noch ein paar Unterschiede. Bei euch in den Staaten ja, hier sind Trainer bekannter. Thomas, meine Bosse wollen ihren Kopf. Ich soll Ihnen sagen, Sie sind gefeuert. Thomas? Thomas! Zum Teufel nochmal, Thomas, verteidigen Sie sich! Was sagt er? Ich bin gefeuert. Geben Sie her. O'Hara? Hier ist Nash. Sagen Sie diesen Hirntoten, die über uns bestimmen, dass ich nicht gesagt habe, was in Drumbeat steht. Ihr Junge leistet gute Arbeit. Und wenn Sie ihn in dieser Phase abziehen, wird der Film ein Reinfall. Und davon abgesehen war das dann mein letzter Deal mit euch. Nash, das können Sie doch nicht tun. Doch, das kann ich. Kennen Sie jemanden vom Fernsehen? Schaffen Sie mir den her, ich gebe ein Interview. Und das schicken wir O'Haras Bossen in die Staaten. Danke. Dr. Gill, mein Gott, was ist passiert? Jemand ist eingebrochen und hat alles durchwühlt. Es sieht furchtbar aus. Und Dorothea? Ihr rechter Arm ist gebrochen, sie hat innere Verletzungen. Sie wurde mit einem Messer brutal niedergestochen. Sie hat sehr viel Blut verloren. Es sieht bestialisch aus. Wie geht es jetzt weiter? Die Polizei spricht von Mordversuch wegen der Stichwunden. Aber ich weiß nicht. Was? Es sind 2 Stiche. Einer eher oberflächlich, einer sehr tief. Wieso gab es keinen dritten? Den tödlichen? Ja. Ich glaube, das war ein nicht zu Ende geführter Mord. Ich glaube, der Täter hat es sich anders überlegt. Jemand hat versucht, Informationen aus ihr herauszuprügeln, ist dabei zu weit gegangen und hat dann das Haus demoliert. Das Haus wurde vorher verwüstet. Das heißt, es wurde etwas gesucht. Aber was? Ich kümmere mich um Dorothea. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, sicher. Saddam! Halt! Was soll das? Komm zurück! Was ist denn da los? Darf ich um etwas mehr Disziplin bitten? Was heißt denn hier Disziplin? Dieser Irre ist mit einem Messer auf mich los. Seit wann sind Stunts so gefährlich, Mann? Das gibt's doch nicht. Na hier, schauen Sie, glauben Sie, ich hätte mir meinen Sakko selbst aufgeschlitzt? Er hat ein Messer gehabt. Hab ihn leider nicht mehr gekriegt, aber hier. Das Messer hat er verloren. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das sieht ja aus wie ein Schlagring mit einer Riesenklinge. Mensch, Thomas, wollte da jemand Nash umbringen? Und hat den Stuntman erwischt? Ja. Nash braucht eine Leibwache. Der konnte gut reiten. Aber es war kein Jockey. Dafür war er zu schwer. Das habe ich noch sehen können. Ich habe Derry das Messer gegeben. Ich glaube, es wird Zeit, Jackson Wells zu besuchen. Wells? Wer ist das? Er war damals mit der Frau verheiratet, über die wir den Film drehen. Und du meinst, der sticht mit dem Messer auf einen Schauspieler ein? Ich werde es rauskriegen. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne Mr. Jackson Wells sprechen. Mhm. Kommen Sie rein. Dad, Besuch für dich. Hallo. Sie kommen wegen dem Film, richtig? Richtig. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen. Und was wollen Sie von mir? Darf ich Sie nach Ihrer Frau fragen? Nach Sonja. Sagen Sie Sonja. Meine Frau ist Lucys Mutter. Wir sind 23 Jahre verheiratet. Haben Sie Sonja gesehen? Ich meine... Ob ich sie hängen gesehen habe? Nee. Sie haben sie also nicht gefunden? Nein. Einer meiner Stallangestellten fand sie. Ich war unterwegs nach York zum Rennen. Dachten Sie, sie habe sich selbst erhängt? Dafür war sie nicht der Typ. Ich habe im Dambeat gelesen, dass sie der Sache nachgehen. Im Film bringen Sie sie nicht um. Dann ist es ja gut. Aber ich muss plausibel machen, wie und warum sie gestorben ist. Howard Tyler hat es sich im Buch leicht gemacht. Sonja fantasiert darin andauernd von Jockeys, die allesamt ihre Liebhaber sind. Haben Sie eine Ahnung, wie Tyler darauf gekommen ist? Von mir hat Tyler das nicht. Und hat sie fantasiert? Kann schon sein. Die ganze Ehe war ja ein so tun als ob. So tun als ob? Wir waren Kinder, die Erwachsene spielten. Mama möchte wissen, ob sie etwas anbieten kann. Zum Beispiel was zu trinken. Lucy, das ist Thomas Lyon. Ah. Die Personifizierung des bösen Filmemachers. Ziemlich cool, mit einer Schurke einen Film zu drehen. Wollen Sie mitspielen? Aber sicher, wenn das geht. Daddy, das geht doch, oder? Hier, mit dieser Karte kommen Sie rein. Die ganze Familie. Also gut. Mr. Wells, können Sie sich vorstellen, warum jemand versuchen sollte, den Film mit Gewalt zu verhindern? Die Leute kriegen nicht gleich Angst, weil sie einen Film drehen. Kann Pas Bruder auch mitkommen? Wenn er Zeit hat. Ach, Onkel Ridley gammelt rum, wie Papa sagt. Mein Bruder reitet Pferde ein. Er ist nicht gerade der Dynamischste, aber er schlägt sich durch. Okay, dann bringen Sie ihn mit. Übrigens, können Sie mir ein Foto von Sonja borgen? Nur damit wir die Figur im Film ihr nicht so ähnlich machen. Ich besitze keins. Nicht mal ein Hochzeitsfoto? Nein, die sind verloren gegangen. Ja, hallo? Thomas, hören Sie zu. Howard hat mir gestanden, wem er die krausen Geschichten über Sie erzählt hat. Alison Whisperow. Es muss hier jemand ein Licht aufstecken. Wann hätten Sie Zeit? Oh, bloß nicht. Was sie von mir hält, wissen wir ja. Trotzdem, wenn Sie wollen, leiern Sie mit Ihrem Charme die Vögel aus den Bäumen. Wenn Sie meinen. Übrigens, haben Sie Jackson Wells getroffen? Ja. Glauben Sie, er hat seine Frau auf dem Gewissen? Ich weiß es nicht. Mr. Lyon? Guten Tag. Ich habe Sie mir älter vorgestellt. Sind Sie auch sicher, dass Sie der sind, der Sie zu sein behaupten? Meistens. Mrs. Alison Whisperow. Miss. Ich bin nicht der Unmensch, den Sie im Drumbeat beschrieben haben. Sie haben Howard zur Verzweiflung getrieben. Da musste was passieren. Howard hat mir erklärt, dass Ihre blöde Filmgesellschaft sauer auf mich ist. Aber wenn ich eine Ungerechtigkeit erkenne, muss ich meine Meinung sagen. Immer? Natürlich. Bitte. Seit wann kennen Sie Howard? Warum wollen Sie das wissen? Ich habe nur überlegt, wie lange Sie sich wohl schon für ihn einsetzen. Ich kann mich innerhalb von 5 Minuten für eine gute Sache einsetzen. Bestimmt. Genau genommen kennen wir Howard, seit er uns nach Papas Tod besuchen kam. Wegen des Nachrufs? Ja, der hat Howard interessiert. Wer hat den Nachruf geschrieben? Stammt von mir. Ach so. Sie haben geschrieben, dass die Karriere Ihres Vaters durch Sonjas Tod vereitelt worden ist. Ja. Aber weshalb musste er denn danach die Politik aufgeben? Wegen des Geredes natürlich. Er hätte niemals zugelassen, dass dieser Film gemacht wird. Roddy und ich waren auch dagegen, konnten aber nichts ausrichten. Es war Howards Buch, nicht unseres. Unser Name kommt darin nicht vor. Howard sagte, Sie hätten ihn zu den lächerlichen Änderungen an seinem Buch gezwungen. Aber die Änderungen waren doch nicht willkürlich. Ich muss den Schluss des Films deutlicher machen, sonst fühlen sich die Leute verschaukelt. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Ihnen und Howard. Howard ist ein Künstler, der mit seiner Imagination arbeitet. Sie wollen nur das Massenfutter, die Realität und am besten so platt wie möglich. Sie sagten eben, Sie und Roddy seien gegen die Verfilmung gewesen. Verzeihen Sie, wer ist Roddy? Hier, mein Bruder. Roddy, das ist Thomas Lyon, der den vermaledeiten Film macht. Hauen Sie ab. Mr. Lyon geht gleich. Was wollen Sie hier? Ich wollte etwas für Howard Tyler in Ordnung bringen. Ach, der. Allison ist scharf auf ihn. Tut alles für ihn. Frage mich bloß, was der an ihr findet. Wie war die Reitstunde? Die Kleine ist doof. Wir brauchen die Kundschaft. Wir bilden Pferde und Reiter für die Vielseitigkeit und fürs Springreiten aus. Wir haben einen Mietstall für Pferde und Ponys. Ach so. Ich arbeite hier nur. Er ist Springreiter. Ich beschäftige ihn als Lehrer. Ja, als Knecht. Aha. Das Haus hier gehört mir. Papa hat mir unseren Familienbesitz testamentarisch vermacht. Mama ist natürlich jetzt mein Gast. Es wird ein echtes Rennen. Wer siegt, der siegt. Und seine Farben ziehen wir dann dem Schauspieler an, der den Jockey in Großaufnahme spielt. Verhalten Sie sich wie sonst auch. Kamera läuft. 15, die erste. Und Action! Hier. Der Brief ist für Sie. Ist mir gerade in die Hand gedrückt worden. Danke. Lassen Sie den Film sein, sonst haben Sie heute Abend ein Messer zwischen den Rippen. Wer hat Ihnen den Brief gegeben? Verdammt, keine Ahnung. Also wenn Sie Ihre Zelte abbrechen wollen, wird der Film sofort zurückgestellt. Nein, wir können die Dreharbeit nicht unterbrechen. Außerdem kommt es mir so vor, als ob der Absender des Briefes nicht unbedingt mich töten, sondern vielmehr den Film verhindern will. Auf jeden Fall kriegen Sie sofort einen Bodyguard. Hallo, Mr. Lyon. Es war ganz toll. Ma und Pa sind auch da. Gleich kommt eure Szene, da hinten bei der Treppe, da treffen wir uns. Hier, nehmen Sie. Sie wollten doch ein Foto von Sonja. Das habe ich mal gefunden, hinten in einer Schublade. Er wollte nichts von ihr hören, da habe ich es behalten. Hier steht Sonja und Pig. Wer ist Pig? Keine Ahnung. Aber es ist Papas Handschrift. Er muss ihn also kennen. Lucy, Sie sind ein Schatz. Ach, mein Gott. Hier, das sollte ich Ihnen geben. Was ist das? Ich weiß nicht. Ein Junge bat mich, es Ihnen zu geben. Ein Geschenk, sagte er. Ja, wollen Sie es nicht aufmachen? Ein Geschenk? Darf ich ihn bitte? Ich gehe dann mal. Bis dann. Was machen Sie für ein Gesicht? Thomas, schon wieder ein Messer. Und ein Gruß. Hier. Morgen. Geben Sie mir Ihre Hand, Thomas. Paul hat mir erzählt, dass jemand mein Haus verwüstet hat. Ich hab's gesehen. Wissen Sie, was die gesucht haben könnten? Die Polizei hat mich schon gefragt. Es muss etwas von Valentine sein. Manchmal denke ich, ich weiß es. Manchmal höre ich ihn schreien. Ich soll es ihm sagen. Und dann geht wieder alles weg. Wer hat geschrien? Paul. Paul hat geschrien. Ruhen Sie sich aus, Dorothea. Es war ein Fotoalbum. Was für ein Fotoalbum? Ich weiß es nicht. Ich habe keins, nur ein paar alte Schnappschüsse in einer Schachtel. Bilder von Paul, als er klein war. Wo ist die Schachtel? In meinem Schlafzimmer. Ich werde nachschauen, Dorothea. Aber jetzt schlafen Sie erstmal. Oder Sie sind in den Bücherkisten. Die Bücher sind weg. Paul hat sie nun doch. Nein, Thomas, er hat sie nicht. Ich habe einen jungen Mann aus der Nachbarschaft gebeten, die Bücher einzupacken Kind aufzubewahren und nur ihnen zu geben. Er heißt Bill Robinson. Er repariert Motorräder. Bei ihm sind sie sicher. Thomas, Miss Whisperow und ihr Bruder Roddy möchten, dass wir aufhören, den Film zu drehen. Mr. O'Hara, Ihr Regisseur Thomas Lyon hat offensichtlich weder die Absicht, auf den Boden des Buches zurückzukehren, noch auf die Herstellung dieses Films zu verzichten. Ich ersuche Sie, ihm auf der Stelle Einhalt zu gebieten. Tut mir leid, Madame. Das kann ich nicht. Und ich will es auch nicht. Sie sind genauso skrupellos wie Ihr Regisseur. Und das zahlt sich nicht aus. Ich drehe einen Film über erfundene Personen. Sie können mir glauben, dass ich weder Sie noch das Andenken Ihres Vaters schmähen will. Setzen Sie bitte die Filmfigur nicht mit Ihrem Vater gleich. Ich mag Sie, Miss Whisperow. Oh, ich gratuliere. Dann hören Sie mit dem Film auf. Das kann ich nicht. Nochmal, wissen Sie eigentlich, was da dranhängt, Madame? Millionen Dollar Arbeit für Hunderte von Menschen. Wollen Sie das alles bezahlen? Es geht Ihnen also nur ums Geld. Nein, Miss Whisperow. Man gibt nicht einfach etwas auf, nur um seine Ruhe zu haben. Wir haben auch eine Verpflichtung. Gegenüber der Wahrheit, gegenüber Menschen, die wir schätzen. Ich habe den Film einem alten Freund, Valentine Clark, gewidmet, der letzte Woche gestorben ist. Das ist der wahre Grund. Roddy, komm, wir gehen. Gleich. Warte. Auf Wiedersehen, Miss Whisperow. Kommen Sie, Thomas. Auf Wiedersehen. Die Autogrammstunde wartet. Ist, ne? Nash braucht Hilfe. Das haben Sie toll gemacht, Thomas. Wirklich. Sie können mit Menschen umgehen. Oh, verdammt. O'Hara, ich bin... Was ist denn? Haben Sie sich wehgetan, Thomas? Kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand. Nein, geben Sie mir Ihre Jacke. Die Jacke. Die Jacke? Leihen Sie mir Ihre Jacke. Und sagen Sie meinem Fahrer, er soll mit dem Wagen sofort hinter die Stelle kommen. Was ist denn los? Ich habe ein Messer in der Seite. Legen Sie mir Ihre Jacke um die rechte Schulter, damit man es nicht sieht. Hier. Kein Wort an die Presse. Keine Polizei. Ich bin nicht tot. Der Film geht weiter. Ich lasse mich zu Valentine Clarks Haus fahren. Bestellen Sie Dr. Gill dorthin. Oh mein Gott. Hat wohl einer was gesucht. Ja, sieht so aus, aber was? Haben Sie das Messer gesehen? Ach, ja, es steckt noch. Der Junge ist echt verrückt. Dr. Gill, das ist O'Hara, der Produzent des Films. Aha. Er hätte gern, dass ich morgen früh, frisch vernäht, wieder am Drehort bin. Dann wollen wir uns den Schaden mal direkt besehen. Was ist denn das? Sicherheitswesten? Und gleich zwei? Wir haben Morddrohungen bekommen. Also. Damit könnte man einen durchsäbeln. Fury steht drauf. Was wir brauchen, ist ein Messerfachmann. Was Sie brauchen, ist eine Reihe von Klammern und Nähten. Wir brauchen einen Messerfachmann. Ich kümmere mich darum. Dr. Gill, können Sie mir einen Gefallen tun? Ich bin gerade dabei. Noch ein bitte. Zum Beispiel? Kennen Sie einen Bill Robinson? Einen jungen Mann, der Motorräder repariert. Geht's Ihnen auch hundertprozentig gut? Er könnte im Besitz dessen sein, weshalb man Valentines Bude auf den Kopf gestellt hat. Ich krieg's raus. Und dann? Sagen Sie ihm, ich lasse Valentines Bücher abholen. Ich glaube, dass die uns etwas sagen können. Ja, hallo? Lucy? Ja? Hier ist Thomas Lyon. Haben Sie Lust auf einen Job? Was habe ich zu tun? Ich habe ein paar Bücherkisten, die durchgesehen, katalogisiert und geordnet werden müssen. Würde ich Nash Rook noch mal sehen? Oh, jeden Tag. Er ist verheiratet. Na und? Er ist einfach nett. Und der Job? Ich könnte morgen anfangen. Abgemacht. Ja, hallo? Ja, hier ist Gil. Was möchten Sie zuerst hören, die gute oder die schlechte Nachricht? Die gute. Ich habe eine Reihe von Namen von Messerexperten, zwei in Glasgow, vier in Sheffield. Und in der Nähe? Professor Meredith Derry, Cambridge, ehemals Dozent für mittelalterliche Geschichte. Derry? Messer Derry gegeben. So, und jetzt die schlechte Nachricht. Muss ich? Leider ja. Paul Pena ist ermordet worden. Ermordet? Ja. In Valentines Haus, erstochen. Wann? Ich hatte gestern, als ich sie verarztet habe, mein Notizbuch auf dem Küchentisch vergessen. Heute wollte ich es holen. Paul lag in der Diele, fast genau an der Stelle, wo Dorothea gefunden wurde. Er wurde offenbar mit einem von ihren Küchenmessern umgebracht. Etwas oberhalb des rechten Ellenbogens ist es ihm von hinten tief in die Brust getrieben worden. Aber was hat Paul mit der Geschichte zu tun? Wo haben Sie das her? Man hat es mir in die Rippen gestoßen. Kennen Sie es? Das Messer nennt sich Amadeo. Sein Markenname ist Fury. Es wird aus rostfreiem Stahl hergestellt in Japan. Es ist teuer, schwer und unwahrscheinlich scharf und gefährlich. Könnte die Polizei den Besitzer ermitteln? Äußerst unwahrscheinlich. Sie wüsste gar nicht, wo sie anfangen sollte. Und ich könnte ihr auch nicht helfen. Professor, trotz Ihrer Messersammlung? Was wissen Sie davon? Ein Bekannter von mir ist heute mit einem normalen Küchenmesser ermordet worden. Im Haus seiner Mutter, die vor ein paar Tagen im gleichen Haus mit einem Messer übel zugerichtet wurde. Und diese Frau ist die Schwester von Valentine Clark. Ich glaube, Sie kannten ihn. Das ist lange her. Aber ich erinnere mich. Und ich mochte ihn. Meine Frau und ich, wir haben uns oft mit ihm und seiner Frau getroffen. Aber geredet haben immer Valentine und ich. Er kam aus seiner Welt und ich aus meiner. Und vielleicht konnten wir deshalb miteinander über Dinge reden, die im Gespräch mit unseren Kollegen ausgespart blieben. Was für Dinge? Oh, medizinisches. Kannte Valentine sich da aus? Naja, mit bestimmten Sachen schon. Man sollte es nicht glauben, er war ja nur Hufschmied, aber er hat es faustdick hinter den Ohren. Wie meinen Sie das? Schauen Sie, Mr. Lyon, ich bin ja Zeit meines Lebens immer nur ein Stubenhocker gewesen. Aber Valentine hatte immer viel, nicht nur mit Pferden, sondern auch mit Menschen zu tun. Auch mit Frauen. Sie haben mit ihm über Frauen geredet? Über Sex, wenn Sie es genau wissen wollen. Er war darin sozusagen ein Experte. Valentine? Ich fragte ihn, ob er das Problem mit der Impotenz kenne. Und er, sein Problem sei das Gegenteil. Junge Frauen erregten ihn und es falle ihm schwer, seine Triebe zu zügeln. Und konnte er helfen? Tipps geben? Er meinte, es sei ja kein Weltuntergang. Und außerdem gibt es auch so Techniken. Wissen Sie, Valentine war ein unerschrockener Mann. Können Sie mir nicht einfach sagen, was er Ihnen geraten hat? Valentine erzählte mir, dass eine Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn eine Erektion bewirken kann. Ich habe es nie nachgeprüft. Aber es würde mich schon interessieren, ob das stimmt. Es handelt sich um eine perverse Sexualpraktik, die unter dem Begriff des Autoerotismus fällt. Und funktioniert es? Ich weiß es nicht. Professor Demi, kann es sein, dass Valentine Ihnen ein Messer gegeben hat? Er sagte mir, er habe Ihnen eins geschenkt. Aber ich sollte es niemandem zeigen. Und außerdem sollte ich es nur aufbewahren. Kann ich es trotzdem sehen? Bitte sehr. Das ist kein Messer, das ist ein Spieß. Es ist zum Werfen gedacht. Aber wo hat er das denn gekauft? Gekauft? Haben Sie Valentines Beruf vergessen? Er war Schmied. Er hat es nicht gekauft, er hat es gemacht. Hallo Lucy, wie geht's Ihnen? Oh, danke, Mr. Rook. Kommen Sie gut voran? Naja, es geht so. 5 Kartons habe ich durch. Ach, das macht nichts. Kommen Sie morgen wieder, ja? Mhm. Fahren Sie abends nach Hause oder übernachten Sie bei Ridley? Bei dem doch nicht. Ich wohne hier im Hotel. Pa war einverstanden. Ich kann bleiben, bis alles erledigt ist. Pa findet das auch besser so. Guter Papa. Mr. Lyon, was soll ich mit dieser riesigen Enzyklopädie in den 3 Kartons hier machen? Wie alt? 40 Jahre. Kleben Sie ein Schild drauf und fertig. Gut. Ach ja, Ich sollte doch auf Fotoalben achten. Das war bis jetzt Fehlanzeige. Aber ich habe einen Haufen Bilder in einer alten Pralinschachtel gefunden. Was soll ich damit machen? In einer Pralinschachtel? Zeigen Sie mal her. Wir sollten uns was zu essen bestellen. Einverstanden? Oh ja. Sandwich, Suppe, Steak? Am liebsten alles zusammen. Was ist los, Thomas? Haben Sie etwas entdeckt? Das Foto hier. Aber das ist doch Papa. Wie jung er aussieht. Die Gang. Das ist Papas Handschrift, oder? Das müssen Sie besser wissen als ich. Ich bin mir ganz sicher. Und wer sind die Leute bei ihm? Wer ist die Gang? Ist das nicht Sonja? Und der Junge daneben. Das ist Pig. Wie auf dem Foto, das Sie mir geliehen haben. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Und der an der Seite sieht aus wie... Wie wer? So ist er jetzt nicht mehr. Er ist, naja, aufgedunsen. Das ist mein Onkel Ridley. Hier sieht er lieb aus. Schrecklich, was die Zeit den Leuten antut. Ja. Wer sind die anderen? Kenne ich nicht. Ich muss kurz telefonieren. Bleib nur hier. Hallo. Mr. Ridley Wells? Ah, Mr. Lyon, der Schlauberger. Thomas Lyon, ja. Wir hätten was zu reiten für Sie. Sind Sie interessiert? Ja, wann? Morgen früh. Sie brauchen nichts mitzubringen. Wir kleiden Sie ein. Wir stellen auch das Pferd, das Sie reiten. Alles klar. Denken Sie dran. Jawohl, Herr Generaldirektor. Ach, lassen Sie den Generaldirektor. Wenn Sie morgen früh nicht nüchtern sind, gibt es keine Arbeit und kein Honorar. Mr. Lyon, ich sollte doch alle Bücher nach Zetteln durchsuchen. Hier in der Enzyklopädie habe ich das hier gefunden. Oh, danke, Lucy. Sie können jetzt Pause machen, okay? Danke. Bis dann. Auto da Fé, Auto Erotik, was, was? Auto... Lassen Sie sehen, das ist ja interessant. Warum denn das? Professor Derry hat mir erzählt, dass er von Valentine Tipps in der Richtung bekommen habe. Auf dem Zettel hier steht Paraphilie. Lesen Sie vor. Erotische Strangulation. Die sexuell erregende Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn. Übrigens, auf dem Zettel steht noch was. Piggy zeigen. Ich glaube, wir sollten uns für diesen Piggy interessieren. Piggy ist auf den Fotos der Gang. Achtung. Achtung, Autofahrer auf der B10 Stuttgart-Ulm zwischen Dornstadt und Ulm-West kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B10 Stuttgart-Ulm zwischen Dornstadt und Ulm-West ein Falschfahrer. Wir werden heute die Szene drehen, die sich vor 8 Tagen abgespielt hat, als dieser Reiter kam und auf Ivan eingestochen hat. Zum Einsatz kommt kein echtes Messer, sondern ein versenkbares. Wer bringt für Ivan ein? Ich. Ich reite auch das Pferd von Ivan. Mr. Wells. Guten Morgen. Ihre Aufgabe wird sein, von da hinten in diese Gruppe hineinzureiten. Sie ziehen dieses Bühnenmesser aus der Scheide an Ihrem Gürtel, stechen auf einen aus der Gruppe ein, als wollten Sie ihn ernstlich verletzen, und in dem darauffolgenden Gedränge galoppieren Sie über den Kamm und fliehen in Richtung Stadt. Okay? Ja. Sie stechen auf mich ein, okay? Ich double Nash. Ist was? Nein. Im fertigen Film erscheint die Szene natürlich nicht als ein glatter Ablauf. Da blitzt das Messer, es steigen die Pferde, man wird Blut sehen. Mr. Ridley, hier. Bitte legen Sie den Gürtel an. Ziehen Sie mal Probe, habe das Messer. Aber das ist... Ja, das ist der Nachbau eines Armadillo. Aber keine Angst, das ist nur eine Attrappe. Was ist jetzt? Reiten wir los. Na also, dann los. Kamera läuft, Schlussklappe. Und Action. Und jetzt, Stich! Verdammt, ich hab's fallen lassen. Macht nichts, reiten Sie weiter. Ich bringe Sie um, Lyon. Gibt's einen Grund? Sie kommen her, drehen einen Film und bringen alles durcheinander. Das werden Sie noch bereuen. Ich schick Ihnen Ihre Gage. Thomas. Thomas, hast du das auch gesehen? Was? Der Mann sah genauso aus. Er hat ausgesehen wie der Mann, der auf Ivan eingestochen hat. Thomas, ich habe mich an etwas erinnert. An dem Abend, als ich überfallen worden bin. Ja? Was ist Ihnen eingefallen? Da hat Paul geschrien. Und da war noch ein anderer Mann. Der war mit Paul da. Und Paul hat dann geschrien, wo Valentines Fotoalbum sei. Und dann habe ich gesagt, er hätte doch gar keins gehabt. Bloß so ein paar Schnappschüsse in einer Pralinenschachtel. Hat Paul gesagt, weshalb er das Fotoalbum haben wollte? Oh nein, es ging alles so schnell. Und der andere Mann war so wütend und hat so getobt, dass Paul sagte, sag ihm, wo das Album ist. Er hat ein Messer. Und dann hat mich der Mann geschlagen. Und ich sah das Messer in seiner Hand, so eins mit Ringen, durch die er seine schmutzigen Finger gesteckt hat. Und Paul hat geschrien. Nein, nein. Oh, liebste Dorothea, ich glaube, Paul hat Ihnen das Leben gerettet. Ich glaube, als er mit ansehen musste, wie Sie mit dem Messer zugerichtet wurden, war Paul so entsetzt, dass er einen tödlichen Stoß abgewendet hat. Thomas. Aber leider ergibt sich daraus auch, dass Paul Ihren Angreifer gekannt hat. Und er hat ihn nicht angezeigt. Das heißt, er steckt mit drin in der Sache, die wir herausfinden müssen. Als Paul hier war, da hat er einmal gesagt, warum muss der auch bloß diesen Film drehen? Mir hätte keiner ein Haar gekrümmt, wenn sie nicht alles wieder aufgerührt hätten. Und dann hat er gesagt, er würde sich freuen, wenn man sie so aufschlitzen würde wie mich. Dorothea, schauen Sie sich bitte dieses Foto an. Erkennen Sie die jungen Leute? Hat einer von diesen Leuten Sie angegriffen? Nein. Nein, die nicht. Die hier sind ja alle blutjung. Der war viel älter. Nanu, das ist ja Paul. Der ganz außen. Ist es nicht Paul? Oh, wie jung er da noch war. Ein hübscher Kerl. Und jetzt ist er tot. Sagen Sie mir, warum, Thomas? Dorothea, Paul gehörte zu der Gang. Und die hat etwas gemacht, was nicht bekannt werden soll. Ihr Sohn wollte sein Gewissen erleichtern. Er war zu einem Schwachpunkt geworden. Paul hätte bald alles gestanden und deshalb... Paul hat sie geliebt. Er hat ihnen das Leben gerettet. Wissen Sie, wer ihn umgebracht hat? Noch nicht, Dorothea. Hallo, Lucy. Mr. Lyon. Brauchen Sie mich nochmal? Ich komme gern. Ich wollte eigentlich zu Ihrem Vater. Daddy? Kommen Sie rein. Ich würde lieber ein Stück gehen. Wenn Sie wollen. Lucy macht Ihre Sache übrigens gut. Hat sie Ihnen erzählt? Sie unterhält sich gern mit Nash Rourke. Hat sie Ihnen auch von diesem Foto erzählt? Sie meinte, es sei Ihre Handschrift. Die Gang. Sie sagten mir vorige Woche, dass niemand sich erklären konnte, warum Sonja gestorben war. Ganz recht. Jeder auf diesem Foto hat gewusst, warum Sonja gestorben ist. Wollen Sie damit sagen, sie hat Selbstmord begangen? Nicht direkt. Sie wollte nicht sterben. Niemand hatte vor, sie umzubringen. Es war ein Unfall. Sie wollten Spaß, nichts weiter. Hier, das sind Sie und Sonja und Ihr jüngerer Bruder Ridley. Dann Paul Pena, der Neffe ihres Hufschmieds. Dann Roddy Whisperow, der Sohn von Sonjas Schwester, die ja erheblich älter war. Und so kommt es zu der seltenen Situation, dass Tante Sonja genauso alt war wie ihr Neffe Roddy. Und dann noch ihr Jockey, genannt Pig. Sie sind nach York gefahren und die anderen haben ein Spiel gespielt. Und ich glaube, die ganze Gruppe, die ganze Gang, außer Ihnen, war dabei, als sie starb. Sie denken an eine Gruppenvergewaltigung. Die gab es nicht. Das weiß ich schon. Die Autopsie hat eindeutig ergeben, dass kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Das wurde in allen Zeitungen hervorgehoben. Na also. Ich glaube, einer von den Jungen hat sie irgendwie erdrosselt. Obwohl er ihr gar nichts Böses tun wollte. Und sie waren alle so erschrocken, dass sie versucht haben, es wie ein Selbstmord aussehen zu lassen, indem sie aufgehängt haben. Und dann sind sie einfach weggelaufen. Sie haben recht. Sie waren alle dabei. Und ich kam erst nach Wochen dahinter. Sie hatten sich geschworen, kein Sterbenswort darüber zu sagen. Niemals. Aber es ging ihnen zu nah. Pick ist nach Australien abgehauen, den Jockey brauchte ich nicht mehr. Ridley hat sich eines Tages betrunken und sich ausgekotzt. Er sagte mir, was sie getan hatten. Ich hätte ihn fast umgebracht. Ich habe ihn geschlagen, ihn getreten. Ridley widert mich an. Das war die Trauer. Die Wut. Das ist dasselbe. Ich bin zu Valentine gegangen und habe ihn gefragt, was ich tun soll. Valentine war für uns alle wie ein Vater. Ein besserer Vater, als wir ihn zu Hause hatten. Valentine hat Sonja wie eine Tochter geliebt. Nur wie eine Tochter? Was wollen Sie damit sagen? War Valentine für Sie alle ein besserer Vater, weil Sie mit ihm auch über andere Dinge reden konnten? Über Sex zum Beispiel? Auch ja. Was hat Valentine gesagt? Er wusste schon alles. Paul hatte seinem Onkel alles gebeichtet. Valentine sagte, sie sollten entweder mit dem, was sie getan hatten, leben oder zur Polizei gehen. Er hat ihnen die Entscheidung nicht abgenommen. Wusste Valentine auch, dass Roddy Visborough dabei gewesen war? Das habe ich ihm gesagt. Sonja war Roddys Tante. Und egal, was für eine Orgie die alle im Sinn hatten, Roddy durfte da nicht hineingezogen werden. Auf gar keinen Fall, meinten sie. Sie war ja seine Tante. Sie alle haben Valentine gut gekannt. Aber alles ging in die Binsen. Was meinen Sie damit? Na, plötzlich änderte sich unser Leben. Vorher waren wir Freunde, die alles zusammen machten. Jetzt brach alles auseinander. Ich musste das Trainieren aufgeben. Paul zog mit seinen Eltern fort. Roddy schloss sich dem Springreiterzirkus an. Pick hatte sie schon abgesetzt. Und Valentine zog dann auch weg. Das war das Ende. Seine Schmiede hätte ein neues Dach gebraucht. Er hat sie abgerissen. Eines Tages, da kam ich rüber. Da hat er zugesehen, wie die Bauunternehmer den Schutt von Jahrzehnten in den alten Brunnen hinter seinem Haus kippten, der aufgefüllt werden sollte, weil er für Kinder gefährlich war. Ich sagte noch zu ihm, nichts mehr würde wie früher sein. Und das stimmte natürlich. Und jetzt ist Paul umgebracht worden. Wissen Sie, wer ihn umgebracht hat? Nee, wissen Sie es? Einer aus der Gang, glaube ich. Stehe ich jetzt wieder einmal unter Mordverdacht? Hat irgendjemand Valentine oder ihn gesagt, wer von den Vieren Sonja erwürgt hat? Pick, aber es war ein Unfall. Er hat ihr die Hände um den Hals gelegt und sie geküsst. Und sie bekam keine Luft mehr. Im Drumbeat stand, ich könnte das Rätsel um Sonjas Tod nicht lösen. Aber ich habe es gelöst. Und jetzt werde ich herausfinden, wer Paul Pena ermordet hat. Wie denn? Lassen Sie die Finger davon. Schminken Sie sich den blöden Film ab. Lassen Sie uns endlich in Ruhe. Ach, Lucy. Entschuldigen Sie die Unordnung. Ich bin schon am Aufräumen, nur noch nicht fertig. Wonach suchen Sie denn? Oh, Papa sagte, ich meine, mein Onkel Ridley hat mich besucht. Hier? Ich wusste nicht, dass er kommen würde. Er hat einfach angeklopft, ich habe aufgemacht und er war drin. Was wollte Ridley? Er hat gesagt, das dürfte ich Ihnen nicht erzählen. Lucy, was wollte er? Er wollte das Foto von der Gang. Und er wollte alles, was Valentine über Sonja geschrieben hat. Ja, deshalb hat er das ganze Zeug hier ausgekippt. Naja, und er wollte die Messer. Er hat mir gesagt, ich soll die Kombination für den Safe aus Ihnen rauslocken. Den hat er nämlich aufzukriegen versucht. Und warum haben Sie es mir nun doch erzählt? Mir hat nicht gefallen, wie er rauslocken sagte. Und er ist auch nicht mehr so nett, wie er mal war. Gut. Wenn ich Ihnen jetzt die Safe-Kombination sage, würden Sie sie dann bitte an Ridley weitergeben? Und ihm erzählen, wie schlau Sie sie aus mir rausgelockt haben? Und dass ich Ihrer Meinung nach wirklich Messer im Safe habe? Die Kombination ist 7352. Mhm. Gute Nacht. Bis morgen, Lucy. Gute Nacht. Hallo, Roddy. Suchen Sie etwas? Eigentlich ja. Es ist vielleicht eine Zumutung, aber eins von den Kindern, die bei mir Reitstunden nehmen, hat mich gebeten, ihm ein Autogramm von Nash Rourke zu besorgen. Kann ich das Autogrammheft hier lassen? Geben Sie auf, Roddy. Es ist aus. Wie geht es, Thomas? Oh, ganz gut. Die Schutzweste von Dr. Gale, die hat funktioniert. Wie sind Sie drauf gekommen, dass es Roddy war? Es konnte nur einer von der Gang sein. Sie mussten hellauf entsetzt sein, als ihr zu Grabe getragenes Verbrechen plötzlich wie ein Spuk wieder auferstand. Roddy war stärker als Willie und Paul. Und er hatte am meisten Angst. Mhm. Haben Sie schon gehört, dass Dorothea Peña Roddy Visborough als den erkannt hat, der Sie mit dem Messer bedroht hat? Es musste jemand sein, der ein Messerfan ist. Sie hätten sich ihm auch nicht unbedingt als Köder entgegenwerfen müssen. Meine Absicht war bestimmt nicht, mich so zurichten zu lassen. Ich frage mich, warum Sie so besessen waren, dieses alte Geheimnis zu knacken. Hat es den Film besser gemacht? Oh ja, Nash. Ich wollte hinter das Geheimnis meines alten Freundes Valentine kommen. Er hat mir in einer Art Beichte einen Satz anvertraut, der mich nicht mehr losgelassen hat. Ich habe den Jungen aus Cornwall umgebracht. Und? Hat er? Ich fürchte ja. Und noch etwas hat er gesagt. Ihr Leben habe ich zerstört. Was bedeutet das? Ich vermute, Valentine wurde von Pig informiert, was mit Sonja geschah. Und ich bin sicher, Valentine war verliebt in Sonja. Er hatte zu Professor Derry gesagt, junge Mädchen erregen mich. Und als er erfuhr, was geschehen war, hat er den Jungen aus Cornwall mit seinem Spieß umgebracht. Dieser Pig ist nicht nach Australien ausgewandert, sondern liegt vermutlich tief in dem alten Brunnen, der dann so plötzlich zugeschüttet werden musste. Die Zeitungsnotiz, die von Pigs Übersiedlung nach Australien berichtete, die hat Valentine selbst verfasst. Aber warum fühlte er sich verantwortlich für das, was die Gang getan hatte? Weil er sie erst auf die Idee mit dem tödlichen Spiel gebracht hatte. Das hat ihn sein ganzes Leben lang verfolgt. Mir wäre wohler, ich hätte nicht die ganze schreckliche Wahrheit erfahren müssen. Versprechen Sie mir was, Thomas? Wenn ich kann. Im nächsten Film, den wir beide zusammen drehen, kommen keinerlei Messer vor. Nicht mal Obstmesser. Zügellos. Nach dem gleichnamigen Roman von Dick Francis, aus dem Englischen von Malte Krutsch. Hörspielbearbeitung Alexander Schnitzler, Dramaturgie Thomas Fritz. Thomas Lyon, Samuel Weiss, Dorothea Peña, Rosemarie Fendel. O'Hara, Rolf Becker, Dr. Gill, Ulrich Pleitgen, Nash Rourke, Hubertus Bengsch. Howard Tyler, Felix von Manteuffel, Professor Derry, Klaus Herm, Alison Visborough, Ellen Hellwig, Jackson Wells, Klaus Manchen. Und Hilmar Eichhorn, Heinrich Giskes, Günter Grabert, Thomas Just, Wolf-Dieter Link, Till Schmidt, Theresa Scholze und Götz Schulte. Musik Pierre Oser. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr. Regieassistenz Tanka Kosseva, Regie Klaus Zippel. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2002.